Es regnet. Es wind. Es ist kalt. Meine Tasche ist leer. Ich möchte deutsche Vous avez un mail. Thank you. wróciła.